To the B, to the O, to the G, to the O, to the R, to the A, to the D, to the I, to the O. Pogo Radio. Cheetah Midbrook between 23 and 24. Impair Mode of Funk. So, jetzt. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio in Bermuda Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn heute nicht der 11.06. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier gerade live montags bei punkrockersradio.de im Stream. Und ich begrüße den Dietmar. Hallo. Du warst das letzte Mal hier in der Sendung am, das war glaube ich 13. August. Echt so lange? Ja. Ach du Schande. Ja, Schande, ne? Hm. Aber der Dietmar ist Programmierer. Hey. Und er programmiert Android-Apps und er hat sich einfach mal so einen Spaß erlaubt, eine Pogo-Radio-App zu programmieren. Und ich sage immer, jeder darf machen, was er will. Und richtig, cool. Zweifelsfall finde ich es gut. Und wenn ich es nicht gut finde, dann macht es halt trotzdem jeder, was er will. Ja, genau. Ja. Du kannst nichts gegen machen. Das nee. Ist, die ist total unverantwortlich gemacht. Das heißt, ja. Ja, er hat eine Pogo-Radio-App geschrieben. Und ich habe mir jetzt hier so ein Android-Tablet besorgt. Und ja, das ist noch die Alpha-Version. Ja. Das ist halt eine App, das sieht man zum Beispiel uns zwei, wie wir jetzt gerade irgendwie da hocken. In der Webcam. Dann kann man rüberschalten beim Chat. Da bin ich der Pogo Mobil angemeldet. Hier auf dem Bildschirm bin ich der Pogo Radio. Als Pogo Radio angemeldet. Ich bin mit meinem alten Punk-Namen da drin, ja. Dem Didi. Ja, also wir sind jetzt hier vielfach in der Sendung vertreten. Das heißt, wir sind live, wir sind aber auch in der App und das jeder dann einmal. Du hast aber dann noch den Computer zweimal und ich habe mein anderes Gerät vergessen, sonst wären wir jeder zweimal drin. Ja, wahrscheinlich. Also, nee, zweimal drin und ja. Einmal draußen, das heißt jeder dreimal. Das ist schon eine sehr schwierige. Also wir können, bräuchten eigentlich gar keine Zuhörerinnen und Hörer mehr, sondern wir könnten uns jetzt hier selber hören. Ja, wir können jetzt die Zuhörerzahl multiplizieren und hinterher tun, wir hatten irgendwie so ein... Zweimal und ich habe mein anderes Gerät vergessen. Genau, und ich werde... Ja. Achso, und ich habe den Stream nicht an. Ja. Genau, wir können jetzt hier auch noch Echo... In 10-sekundiger... keine Ahnung. Buffer-Dingens können wir uns genau, dann... Genau, der Buffer. Ja, schöne Sache. Mhm. Und wenn halt gerade mal nicht Pogo-Radio läuft, was selten vorkommt, hört man halt einfach den Stream von Punkrockers Radio. Ja. Und man sieht dann irgendwie, wenn man da draufklickt, wie die Band heißt, die gerade spielt, oder welche Band gelaufen ist, genau, sieht man auch. Playlist sammelt er ein. Ja. Und wenn man auf das Band-Icon drückt, dann sieht man die Beschreibung der Band. Ja, genau. Wenn die Bands so technisch affin waren und bei Last.fm, glaube ich, ne, dann ihre Daten. Ja, das haben fast alle. Also wir sind nur 1% maximal, die nicht bei Last.fm irgendwelches Gequassel und ein Foto haben. Ja. Und deswegen sieht man immer irgendwas. Ja, also schön. Das ist gekoppelt an Last.fm. Ja. Was mich ja wundert, weil ich bekomme ja ständig neue CDs, was ich eigentlich, wo ich letztens, also habe ich wieder irgendwie ein paar CDs abgeholt, die ich zugeschickt bekommen habe, weil die ja nicht in den Briefkasten passen. Und da denke ich mir immer, ey, es ist wirklich vergeudete Liebesmüh, Ressourcen, bitte schickt mir keine CDs mehr, ich will es echt nicht mehr sehen. Und dann lege ich die in meinen Computer ein, dass das, wenn beschriftet wird, dass ich mir dann meine Playlist irgendwie reinsaugen kann. Ne? Ja. Und dann steht da kein Titel, nichts, weil die Leute, die CDs produzieren, ja, irgendwie es vergessen haben, in die CDD-Database, ja, einzugeben. Ja. Ne? Ja. Und dann hast du so eine CD, wo du dann noch mit 35 Titeln irgendwie selber beschriften musst. Und das habe ich früher mal gemacht. Aber inzwischen ist mir es einfach so was von... Leute, macht Schwanz nicht anderen Leuten Arbeit, wenn ihr etwas von denen wollt. Ja, ihr schickt 200 CDs an irgendwelchen Leuten und dann muss dann jeder Einzelne von den 200 Leuten müsste das dann nachträglich eingeben. Ihr glaubt ja wohl nicht, dass irgendwelche Schreiberlinge noch einen richtigen CD-Player haben. Die legen das in ihren Computer ein, weil das ein CD-Laufwerk das noch ist drin. So, das ist so 1996. Ich nenne es dieses Jahr deswegen, weil ab da bin ich in die Software. Ja, ihr könnt, achso, da bist du in die Softwareindustrie angestiegen. Nee, ja, nicht Industrie, aber ja, ich hack halt ins so. Gewerbe. Genau, ja, ins horizontale Tastaturgewerbe. Ja. Ja. Nee, Leute, wenn ihr irgendwas von anderen Leuten wollt, macht denen nicht Arbeit. Verpackt die Sachen schön, macht ein Schleifchen drum, schmeißt Zucker drauf, lasst es von einem nackten Mädchen demonstrieren, überreichen und dann wird das schon irgendwie oder jung seinen Weg finden. Ich weiß, die Geschmäcker sind verschieden. Je nachdem, das solltet ihr natürlich wissen, wo der Adressat so sich zu Hause fühlt. Ja, allerdings... mir reicht also jetzt mal an die Leute, die gern was herschicken würden, schickt mir einfach das als Download-Link. Genau. Und beschriftet es bitte. Bitte. Bitte. Und ich sag das jetzt schon, seit es Computer gibt, bitte beschriftet die Lieder, die ID-Tags. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, googeln und wenn ihr jetzt da irgendwie merkt, es passt nicht in eure E-Mail rein, dann schickt mir es einfach bei Upload, pogoradio/upload. Da könnt ihr alles hochladen. Das darf man ja keinem erzählen, aber da kann man ja 256 MB hochladen. Ja. Das ist übrigens ein Feature, was auch noch auf der Liste ist, ne, dass man direkt aus der App raus was hochladen kann. Man könnte also Beispiel live auf dem Klo irgendwas, weil das Akustik manchmal ganz gut auf dem Klo, ne, live was einspielen. Der recordet das dann direkt auf die SD-Karte und dann sagt, öffnet man die Pogo-App. Und dann schickt er das direkt in dein Formular auf deine Platte. Der Dietmar, der hat ja wirklich so das Schweizer Taschenmesser des Punkrocks neu erfunden. Als digitale Version. Also er ist dabei. Also es funktioniert noch nicht alles. Wie sieht es aus? Du brauchst auf jeden Fall noch ein paar Testkandidaten und Kandidatinnen. Hatte ich ursprünglich überlegt. Ja. Ich habe aber keine Lust, das noch länger rauszuzögern. Das ist ziemlich Alpha. Mhm. Und ich werde das trotzdem so bald in den Play Store reinstellen. Und umsonst. Ich würde mich. Ja. Ja, klar. Klar. Ich würde mich freuen. Ohne Werbebanner. Schwachsinn. Ja. Ich komme zu einem anderen Thema in dem Zusammenhang, was Ähnliches, gleich noch zurück. Aber was ich mir wünschen würde, ja, wenn wir dann einfach eine Release-Party machen, wo wir dann den Richie und den Karl Nagel und weiß nicht, also die kenne ich ja, ne? Mhm. Und, von den Nageln ja sehr lange und ich würde gerne passiert, ja. Was ist denn da los? App macht hier gerade ein komisches Bild. Jedenfalls, die einladen und wir machen eine Release-Party. Und das Ding ist so alpha, wie es jetzt ist, mit all den Fehlern und Unzulänglichkeiten und was da sonst so drin ist und vor allen Dingen Missing Features ohne Ende. Und das ist ja das Herrlichste, was es gibt. Eine App, wo nicht alles drin ist, wo dann so oft, wie es nur irgendwie möglich ist, ein Update reinkommt und schon wieder ist eine Klitzekleinigkeit geändert und so weiter. Und da habe ich Spaß dran und wer so ein Android-Phone hat, hat da auch vielleicht Spaß dran und so weiter. Und, ja, genau. Ja, von Mac-Geräte wird es sowas nicht geben? Nee, weil Mac kann ich deswegen nicht machen. iOS kann ich deswegen Apple-Geräte, nicht, kann ich deswegen nicht bedienen, ja. Weil dazu müsste ich Mac haben zu Hause, kann ich mir nicht leisten und ich müsste dann die Sprache lernen, ne? Das ist ja wie eine Fremdsprache dann. Nee, das ist jetzt nicht das große Hindernis. Nö, weil das einigermaßen übersichtlich ist. Und das andere ist, ich müsste dann eben einen Developer-Account bei Apple haben. Wo $100 kostet. Weil es $100 im Jahr kostet. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Im Jahr? Also einmal ist okay. Ja. Bei Google habe ich einmal $30 bezahlt vor 6 Jahren und dann nichts mehr. Ja. Und da muss ich jedes Jahr bezahlen und das ist mir irgendwie zu doof. Ich meine, ich muss ja auch eine Flatrate bezahlen für zu Hause und ich will Leute flattern und weiß ich nicht, was alles machen. Also, nö, jetzt geht's los. Ja, okay, deshalb ist die Erklärung dafür. Gut. Ja. Jetzt spielen wir ein Lied und dann sammeln wir uns noch mal ein bisschen. Ja, du warst nämlich. Wir lassen den Alkohol sacken so ein bisschen. Das Intro fand ich übrigens heute extrem gut. War sehr gut. Beste Intro, was ich jetzt hier gehört hatte. Ich hatte richtig Spaß. Ja, ich höre immer, das ist eigentlich immer das beste Intro, das ich dann irgendwie höre. Ja, wir spielen was, du hast was mitgebracht. Echt? Montezumas Rache. Mhm. Hast du letztes Mal noch als Kassette dabei gehabt? Ja, und stimmt. Nee, wegen dem Bildchen. Ja, ich hatte es noch nicht digital. Ja. Mhm. Jetzt hast du digitalisiert? Ja, ich habe es digitalisieren lassen. Erzähl bei mal, was einem der Kumpel, der ein Pack hat. Ja. Genau. Montezumas Rache war Mitte der 80er. Ich bin der Einzige, an den ich mich erinnere. Ja. Das waren der Markus. Ist ja egal. Die anderen weiß ich nicht mehr. Scheiße. Keine Namen. Wie hieß ihr alle? Wir hatten jede Menge Spaß. Wir wollten eigentlich nur Spaßauftritte haben und dann als Höhepunkt im Apple-Haus in Tübingen auftreten. Wir waren ja in Stuttgart. Und wir haben angefangen im Apple-Haus in Tübingen und dann sind wir irgendwie auf Deutschland-Tour gegangen. Wir waren einige Male quer durch Deutschland unterwegs, sind immer mit mindestens 2, eher 3 Autos irgendwo hingefahren und wir hatten alle 2 Tage enorm viel Spaß und keine Unkosten. Das heißt, wir sind also mit 0 Ausgaben zurückgekommen und das ist für Punk so ziemlich das Beste, was man haben kann. Ja, ne? Allerdings. Ja. Ja. Und das ist so. Das ist, und was hast du von Instrumenten bedient? Gitarre und meine Stimme. Ah, Gesang. Ja, wir hatten davor noch einen Sänger, aber den habe ich vergrault. Ich vergraule immer irgendwie mein Leben lang Menschen. Und der hat dann schriftlich gekündigt und ja, genau. Ja, dann also habe ich das übernehmen müssen. Wir haben dann nur noch drei Mann und deswegen haben wir jetzt auch das Vergnügen, wenn wir was von dieser Aufnahme hören, dass wir in Sachen Timing dort auch unterschiedliche Auffassungen haben von Jetzt kommen wir zum Punkt. Du hast jetzt die Platte die Kassette digitalisiert und jetzt welches Lied soll ich spielen? Also mein liebstes Lied, was damals auch wirklich ein sehr guter Erfolg war, ist Heute bin ich eine Frau. Das ist, da bin ich auf den Text auch einigermaßen stolz drauf. In Sachen von Conchita Wurst sowieso ein totaler Renner. Und das ist sozusagen mein Hauptwerk. Alles andere ist so. Also ist immer noch aktuell. Einfach nur, ja, genau. Ja. Shut Ja, das reicht jetzt auch. Ja. Gefühlte 1986, kann aber 87 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, wer hier. Wenn ich nuschelt, dann liegt das dran. Ich habe ein Mikrofon, was ich mir hier irgendwie in die Fresse quetsche. Und das andere ist, ich trinke hier sehr starken Alkohol. Mhm. Ich habe heute was zu feiern. Ja, ich habe übrigens auch bald was zu feiern, nämlich am 30.06. habe ich Geburtstag und es ist zufälligerweise ein Montag, an dem ich ja immer die Sendung vorproduziere für Bermudafunk. Und da habe ich mir irgendwie überlegt, da könnte ich einfach mal irgendwie hier mich vor dem Mikrofon betrinken und Party feiern. Ja, dann laden doch mal ganz viele Leute ein. Also, was in deine Wohnung. Ja. Es passen in diese gefühlten 6 Quadratmeter ungefähr 50 Leute. Das reicht eigentlich, ne? Alle Pogo-Radio-Hörerinnen und Hörer passen hier rein. Klemmen wir ins Fenster da oben rein. Ja, oder und können per Skype mitmachen. Yes. Ne? Wenn es möglich wäre, dann wäre vielleicht Google Hangout besser, weil dann kann man nämlich Konferenz machen. Und zwar mit richtig vielen Leuten. Ich bin ja echt ein Crack, was das angeht, ne? Aber ich habe das bisher nicht hingekriegt. Ich habe nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Aber ja. Das geht doch im Browser. Ja, Google Hangouts. Aber guck mal hier, da habe ich ja hier, kann ich hier mit Skype, mit dem Tablet, kann ich hier, habe ich das hier einen extra Eingang und es funktioniert ganz gut. Da kann nämlich auch weiterhin diese Kamera funktionieren. Ach so, auch Computer ist, ne? Ja gut, da können wir ja später mal drüber reden, aber möglichst viele Leute wollte ich damit sagen. Ne? Ach so, wir haben viele, es geht immer um viele, es geht ja um Qualität, nicht um Quantität. Nee, ich glaube an deinem Geburtstag nicht. Ja doch. Weil das ist der 30. Und da kreuzen sich alle Linien des Universums. Ja, das ist auch Wüstenrottag. Du wirst, ich weiß nicht, wie alt, 44. Echt? 44, ja. Ich dachte 34. Nee, 44. Gefühlte 15. Danke für das Kompliment. Aber warum ich so eine gute Haut habe, das liegt daran, weil ich nie an die Sonne gehe. Deshalb bin ich faltenfrei und sehe dann aus wie ein alter Lederkoffer. Aha. Ja, klar, und das ganze Nikotin. So wie die ganzen Straßenpunker, die irgendwie aussehen wie so, so aus dem Indianergrab gezogen, ne? Weil sie die ganze Zeit an der frischen Luft hängen, so mache ich es halt nicht. Punks in der Sonne habe ich so, nie gesehen. Ich bin eher so ein Höhlenmensch, der sich so verkriecht. Ja, klar, und das Nikotin mumifiziert dich dann auch bei lebendigem Leibe. Das ist auch wahrscheinlich ein Grund. Mhm. Ja. Das sind jetzt gerade die Beauty-Tipps. Also den 30. finde ich gut. Ich würde auch gerne kommen. Vielleicht lädst du mich hier ein. Und möglichst viele Leute fände ich gut. Ja. Und möglichst lange fände ich gut. Ja. Das heißt, den Stream können wir dann ein bisschen ausdehnen. Bermudafunk hat ja... Punkrockers Radio ist ja der Stream. Ist ja montags. Also, ja, klar. Aber... Bermudafunk ist ab 12 ist Cup. Genau, ist dann da Cup. Also da gibt es nur eine Stunde, aber rumrenten können wir auf den Und Dings den Podcast kann man natürlich auch verlängern. Und richtig, genau, das wollte ich nämlich gerade anhängen. Ja. Ja, machen wir doch. Ja, machen wir das, ne? 30. Finde ich gut, ich glaube, da habe ich Zeit. Montags halt, ne? Ja. Das ist gut, habe ich sogar am nächsten Tag Urlaub, von daher passt es. Das sollte man in deinem Alter dann nach seinem Geburtstag immer auf haben. Auf jeden Fall. Nicht am Geburtstag, sondern einen Tag danach. Ja. Am Geburtstag ist egal. Ja, genau. Kriegt man ja vielleicht sogar was in der Firma geschenkt oder so, falls man arbeiten geht. Ja. Ja, ja, nochmal zurück zu der App. Wann wird die erscheinen für das Fußvolk? Ja, ich habe mir gedacht, gewünscht, ja. Habe ich jetzt von dir noch keine Freigabe gekriegt, dass wir hier so eine Art Release-Party machen. Die wird nicht an deinem Geburtstag sein, weil das wäre dann... Was heißt Freigabe? Du bist derjenige, der das macht. Ich bin ja nur der das beobachtet. Ja, ich gebe es frei, aber ja. Du machst die Release-Party. Dafür brauche ich eine Freigabe. Ja, ich mache die dann halt zeitnah. Ja, genau. Ja. Und... dass wir dann mit möglichst vielen Leuten, ich würde mir dann den Karl Nagel auch gerne hier wünschen. Den kann ich vergessen, weil der hat nämlich kein... Der hat ein iOS, ja. Nee, der hat kein Ticket mehr. Der hat die ganze Zeit dieses... Aber der geht doch jetzt in die Politik. Ach so, ja. Ja, warten wir mal ab. Karl Nagel habe ich auch schon öfters versucht, irgendwie eine Sendung mit ihm zu machen, aber der macht halt lieber sein eigenes Ding. Er hat keinen Bock, irgendwie Klient zu sein, weißt du? Der will dann selber was machen. Er hat keinen Bock, einer zu sein, der irgendwo, das kann ich verstehen, weil in seinem Universum ist er das Zentrum des Universums. Genau, ja, so ist es, ja. Da ist er nicht irgendwo ein Gast, sondern er ist der Gastgeber. Richtig, ja, das ist genauso wie bei Deep Space Nine. Da war ja auch immer, wenn die im Paralleluniversum gelandet sind, ist alles schiefgegangen. Das ging nicht gut, ne? Nee, kann ich verstehen. Es gibt ein bisschen... Weil es geht ja um Öffentlichkeit und Öffentlichkeit muss man halt dementsprechend auftreten. Muss man seinen Stiefel durchziehen. Als Marke kann man das nicht machen. Kann man sich nicht irgendwo das verwursteln lassen, nur weil man halt irgendwie netter Kerl ist und. Außerdem hat er iOS, von daher schaltet er aus. Tschüss. Das ist ihm scheißegal. Da ist er nicht so gebunden dran. Ja. Genau. Montezumas Rache hatten wir jetzt durch. Ja. Die App hatten wir durch. Ich würde natürlich in der Sendung gerne sehr viel zu der App erzählen, was die alles so kann und so weiter. Eine Woche vorher gebe ich die frei in dem Play Store. Ja. Dann kannst du das schon mal erwähnen und kann man schon viral Blog oder sonst irgendwie. Genau, viral. Virales Marketing, wo ich. Genau. Social Media. Social Media. Virales Marketing im Social Media. So sieht's aus. Aber wir benutzen alles. Schon mal. Twitter. Kerle. Ja, wie man hört, ich habe mal in Stuttgart gewohnt. Und dann, wer weiß, was so ein Android ist oder vielleicht sowas hat, da kann es dann auch mal irgendwie runterladen, installieren und sich drüber aufregen. Kostet nix. Genau. Ja. Und dann können wir hier eine 2-Stunden-Sendung vielleicht machen und so und dann mal so richtig abseiern und so weiter. Erste Stunde würde ich mir vorstellen, ziemlich viel Punk zu machen. In der zweiten Stunde kann ich mit meinem Restverstand innerhalb des ganzen Alkohol Meeres, in dem ich mich dann, in dem ich rumschwimmen werde, werde ich dann vielleicht noch ein paar technische Sachen sagen über was ich da eigentlich mache, wo das hingehen soll und was das alles unverantwortlichkeitenmäßig dann darstellt. Ja, vielleicht gibt es noch jemand, der mit ins Boot steigen will und vielleicht auch und so weiter. Ja, das ist so Open Source Gedönse, da werde ich dann noch was zu sagen. Und für wen das dann ist. Also, wie gesagt, die App ist dann sozusagen im offenen Code liegt sie dann irgendwo wahrscheinlich bei GitHub rum und da kann dann jeder sich das Ding schnappen und kann es dementsprechend umbauen, kann es dann so umbenennen, wie er Bock hat. Und, richtig, kann alles umprogrammieren und so weiter und oder einfach nur umbenennen und das selber hochstellen und sagen, das wäre sein Ding. Ist mir scheißegal, weil das nämlich unter der entsprechenden Lizenz dann sein wird und dann kann euch keiner irgendwie dran pissen. Und solange es noch nicht eine Lizenz gibt, die anderen verbietet, das für Waffentechnologie einzusetzen, werde ich auch niemals irgendeine Lizenz verwenden, die Leute einschränkt. So eine Anti-Waffen-Lizenz gibt es leider noch nicht. Das ist nicht ganz einfach. Das war bei Linux entwerfen. So, ne? Nee. Oder wie? Linux ist in den ganzen Kampfmaschinen drin. In den ganzen Drohnen. Ja. Das ist überall alles Linux. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist halt dann, sag ich mal, mein einziger Nazi-Faktor in der ganzen Geschichte. Keine Waffen. Ja, Ne? Auch wenn es nur Punkmusik ist, aber es darf halt wirklich während des Tötens von wehrlosen Zivilisten, Frauen, ja, aber ich muss ehrlich sagen, also die Leute, die was mit so einem Open Source Code anfangen können, also die sind ja begrenzt. Sage ich jetzt mal so. Das musst du nochmal wiederholen. Also Leute, die was mit so einem Open Source Code anfangen können, die Anzahl der Menschen, die das dann auch benutzen. Ach so, und sich jetzt da Zeit okay. Und, ja, weil du warst gerade dabei, eine gestreckte Faust zu empfangen, weil begrenzt. Die Menschen sind begrenzt. Ja, die Anzahl der Menschen. Die Anzahl der Menschen ist begrenzt. Ja. Kriegt Spaß. Ja, vor kurz, laufender Kamera. Nochmal kurz an der gebrochenen Nase vorbeigeschraddelt. Genau, ja. Das wäre doch mal ein guter Grund, jetzt irgendwas zu spielen. Tipp doch mal wahllos irgendwas von Apes of Wrath. Ja. Das ist die Band von meiner ehemaligen Mitbewohnerin damals in Stuttgart, die Olga, mit bürgerlichen Namen Martina Schmidt, Kampfname Olga. Olga Martina Schmidt, ich weiß nicht, was aus der geworden ist. Falls jemand weiß, oder Olga, falls du zuhörst, hier melde dich auf Facebook über Punkrockers, über Pogo Radio oder wie auch immer. Ja. Was ist aus dir geworden? Lebst du noch? Keine Ahnung. Ich weiß, wo deine die Apotheke deiner Eltern ist, die dein Bruder wahrscheinlich übernommen hat. Aber ich traue mich nicht, dort anzurufen. Wäre mir peinlich zu fragen, ey, was ist denn aus der Martina geworden? Wo bist du? Wir spielen das Lied von Apes of Wrath. Was heißt denn Wrath? Was heißt denn das? Wrath. Zorn. Zorn. Affen des Zorns. Affen des Zorns. Who's in charge? Ja. Apes of Wrath. Ja. Ich habe übrigens jetzt gerade eben im Chat, bei Punkrockers Radio im Chat, habe ich irgendwas gepostet. Und zwar kann man mit dieser App, kann man dann irgendwie, kann man den Chat auch trollen. Ist eingebaut. Wer jetzt rausfindet, von wem diese Zitate sind, die ich da in dem Chat gepostet habe, der bekommt alle CDs, die hier noch so rumliegen und rumgammeln, die ich geschickt bekommen habe die letzten 2 Wochen. Oh, ich habe gewonnen, ich weiß es. Ja, nimm sie gerade mit. Das ging ja schnell. Das Problem ist, ich habe mir nie irgendwas, welche Records gekauft. In meiner ganzen, auch in der Punk-Zeit nicht. Ich habe mir keine Records gekauft. Ich habe mir sie aufnehmen lassen auf Kassette. Ja, und dann die habe ich auch noch. Ja. Weil die habe ich leider nicht digitalisiert. Das sind auch die richtig guten Dinger. Ja, die habe ich alle weggeschmissen. So, wir haben hier noch, was letztes hier einkam, das war ein Sampler, der heißt Voll Uffe Omme, Volume 2. Und Tower of Strength, The Poor Devils und Bootskadaver. Das war so das letzte, was ich hier... Bootskadaver, das ist ein schicker Name, der gefällt mir. Ja, das hier, bitte. Chang. Nee, die hat er gewonnen. Du kannst jetzt nicht das Geschenk schmälern. Okay, die kriegt er jetzt nicht mehr. So, bitteschön. Diktator hat es entschieden. Ja, leider hat der gute Junge es auch ist vergessen. Eine Pogo-Radio-Diktatur, da kann man nichts machen. Hat er auch vergessen, ist irgendwie diese ID-Tags zu beschriften und wenn man sie einlegt, dann wird halt nichts angezeigt. Und, bei Kadaver? Bei allem, ja. Bei allem. Und das andere, aber das sind doch normale Audio-CDs. Ja, natürlich sind's, also die nicht MP3 sind, sondern ja, das, natürlich sind es normale Audio-CDs. One. Aber wenn man sie einlegt und man hat seinen Computer am Internet verbunden, geht sofort die CD-DB-Database ja. los und da sucht nicht dir drin? Das. Nee, weil das halt nicht eingegeben Fahrlässigkeit. Hat. Fahrlässigkeit. Ja. Deswegen Kadaver, ja. Das ja, und dieser Sampler zum Beispiel, das ist der Puke Music Label Sampler Volume 2. Das sind Sachen drauf, die sind vor 10 Jahren mal erschienen. Ich weiß gar nicht, warum man so einen Sampler, warum man überhaupt das Material vergeudet, um sowas zu machen. Man kann doch irgendwo auch eine Playlist anlegen und sagen, hier, hört es euch an. Nee, man muss es auf CD in Plastik und produzieren und danach verschicken. Ich weiß es nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum man sich sowas kaufen soll. Warum? Ich weiß es wirklich nicht. Es sind zwar alles hübsche Lieder drauf und die sind alle für sich, aber falls jemand zuhört, ich brauch's nicht. Ich habe in meinem Leben ich bin nicht euer Abfalleimer. Eine Kassette und eine CD released. Hallo? Ja, hat kein Mensch gehört. Daniel AZ, Dr. Axel Stoll. Richtig! Yeah. Daniel AZ hat gewonnen. Hat gewonnen, ein CD-Stapel. Viel Spaß damit. Super. Jetzt spiele ich irgendwas ein. Endlich mal kompetente Habe ich nicht irgendwie Leute? Auf meinem Soundboard irgendwie so vielleicht irgendwie ein. Hier. Okay. Yeah. Ja. Ah, jetzt hat er das gleiche nochmal gesagt. Das ist ein Zufallsgenerator. Ich chatte hier gerade irgendwas rum. Hm? Ja, genau. Weil ich habe ein paar Sprüche von dem eingesammelt und dann gibt es da einen Menüpunkt in der App, deswegen ladet euch das runter, das ist herrlich, um Leute zu beleidigen, weil du hast keine Kontrolle, was kommen wird. Der Zufallsgenerator wird es einfach machen, den Kontext wird keiner verstehen. Ja, irgendwas mit reichsdeutschen Flugscheiben oder... Und das sind alles Originalzitate, beziehungsweise die ich in dem Buch mit dem Interview mit Dr. Axel Stoll gelesen habe. Ach, du hast das Buch gelesen? Nee, ich bin noch dabei. Ich habe einen Höllenspaß dabei. Ja. Die Hoaxilla-Leute, also der Waschka und der Bartoszek, haben ja dieses Buch geschrieben. Ja. Und da sind wirklich hervorragende Zitate drin. Da ist eine Geisteswelt, die ist unglaublich. Und was das Tollste ist, dass die ganzen Esoteriker, die sich so öko-esoterisch vorkommen, total in derselben Furche rumlaufen. Das ist so eine stinkende Grütze, Gülle-Furche, wo die da alle rumlaufen. Ja. Es ist unfassbar, Leute. Wir haben. Ja, aber weißt du, so Sachen passieren mir. Weißt du, da bin ich eingeladen bei meiner Mutter irgendwie zu Weihnachten und dann kommt sie an mit so einer Aluscheibe. So sieht aus wie ein Bierdeckel. Und die muss man dann unter sein Wasserglas legen, weil es dann irgendwie die schlechten Energien aus dem Wasser zieht. Mm, ja. Also es geht, also das ist wirklich weit verbreitet, dieses ganze Zeug, ne? Ja, was und so verbreitet wird. Was das Erstaunliche, was man auch nochmal schön zusammengefasst sieht und leider dort nur ein sehr kurzer Ausschnitt von genau diesem entscheidenden Ding, was man auf YouTube dann in etwas besserer Länge betrachten kann auf YouTube, ist, wo der da in dem Hinterzimmer sitzt von dieser einen Wirtschaft. Ja. Ein kleiner Ausschnitt davon in dieser super Doku von, ich weiß nicht wem, die Mondverschwörung. Ja, klar. Ich kann euch nur empfehlen, die Mondverschwörung, Leute, ja. Kauft diese Mondverschwörung. Der Mann hat eine super Arbeit geleistet, indem er diese DVD hergestellt hat. Ich hab sie da, liegt irgendwo da hinten. Ja. Und ich habe mir immer noch nicht die 200 Minuten Zusatzmaterial angeguckt, weil ich wollte, ich hatte gehofft, dass mein Kumpel Roger mal irgendwie wieder ein bisschen Rauchmaterial auftreibt und wir das dann entsprechend zelebrieren, uns diese 200 Minuten Nazi-Kacke da reinzutun. Weil das Tolle dabei ist, es sind alles 100% Nazis. Naja, nicht ganz. Es gibt ja auch so Leute, die dann irgendwie so Bier brauen, nur bei Vollmond. Und da kann man jetzt nicht sagen. Ja, aber die kommen nicht bei Mondverschwörung vor, oder? Doch, natürlich im Zusatzmaterial. Ah, okay. Dann bin ich so nicht Schweizer Bierbrauer, die nur am Vollmond Bier brauen und es dann als Vollmondbier verkaufen. Da geht es ja um die Mondverschwörung und da geht es halt alles um Thema Mond. Okay, ja. Gut, da war ich jetzt inkompetent, ja. Ja. Also hervorragend. Leute, kauft wirklich, euch das, unterstützt ja. mit, ich weiß sie nicht, 20 halt, Euro oder sie, sowas. Sie sehen sich halt ganzheitlich. Ganzheitlich heißt halt in allen Bereichen. Mhm. Ne? Und dann nimmt man natürlich, ist alles egal. Nee. Ne? Ganzheitlich. Ja. Fickwillige drei Stunden. Naja, nee, Entschuldigung. Nee. Nein. ja. Ja. Ganzheitlich. Ja. Scheiße, ich war jetzt nicht mal cool genug, das einfach in einem Atemzug sauber auszusprechen. Ich musste lachen, das ist doof. So, er fragt ja. einer, ob das Buch was taugt. Ja, taugt es ja, was? Ja, das Buch ist sehr gut. Ja, mhm. sehr gut unterhalten. Wobei, ich habe schon eine kleine Liste angefangen. Mhm. Sie machen dort tatsächlich, es gibt sehr viele Kommentare, sehr, sehr, sehr viele. Das mhm. heißt, jede Seite besteht ungefähr zu drei Viertel aus Kommentaren zu dem, was da oben steht. Ist okay, weil muss sein. Vieles, vieles ist richtig, aber die haben leider ein paar Fehler gemacht. Und da ich mich mit Physik auskenne, Entschuldigung, ja, kann man nicht machen. Gibt es Fehler und die werden von mir dann auch noch einen Leserbrief erhalten. Und muss man wissen. Muss man wissen, richtig. Ist alles Physik. Ja. Ja, es geht halt darum, dass dieser Dr. Axel Stoll halt erzählt, dass halt die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Südpol, Antarktis, haben sie ja. dann unterhalb, weil die Erde ja hohl ist, haben sie da irgendwie ein Neuschwabenland mhm. gegründet. Genau, da ist Neuschwabenland und ja. da gibt es dann die Eingänge, ja. ganz schwer erreichbar, ganz ja. schwer zu finden, ne? Die Eingänge in die Hohlwelt. Und dort sind wohl auch die Atlanter vertreten. Ja. Ja, und dort werden wir einen Bogen schlagen können an der Stelle, weil die Atlanter, die sind nämlich eingeführt worden von Rudolf Steiner. Die Atlanter sind nämlich die Nachkommen. Wenn ich chronologisch ja. mag ich da jetzt ein bisschen falsch liegen, also, aber es gibt die Lemurer. Das meine ich halt mit ganzheitlich. Da ist die Waldorfschule mit drin. Und dann sind die Arier. Ja. Und dann kommt was anderes. Mhm. So, und der Rudolf Steiner war dann schon tot. Es gab dann einen Nachfolger und der hat den Nazis dann erklärt, diese Rassentheorie, die dann da entworfen hatten. Problem war, dass in dieser Rassentheorie von denen die Arier auch dann absacken werden und wieder durch andere ersetzt werden. Ah. Und das ging gar nicht bei ja. einem tausendjährigen Reich. Ich ja. weiß nicht, ob die das wirklich selber so genannt hatten, aber Arier können nicht untergehen. Ne? Und deswegen hatten die... Die können nicht rauchen, oder was? Wahrscheinlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, was dann mit, ob die verfolgt wurden von den Nazis. Jedenfalls haben sie sich nicht gut stellen können mit den Nazis. Sie waren ganz nah dran, aber scheiße, leider hatte der Herr Steiner da falsch geschaut. Mhm. Ja, man schaut dann immer den anderen oder die Zukunft oder die Situation, also die schauen sich gegenseitig und tanzen dann ihre Namen und Das Schöne ist, dass da ja alles dann so also an Sachen dann irgendwie mit reingewoben wird, ob das jetzt Homöopathie ist oder Beispiel Illuminaten, die Rothschilds, das ist ja wieder die Richtung Nazis halt, dass die Rothschilds, die jüdische Weltverschwörung und so weiter. Alles drin. Das ist ja alles ein komplexes Thema. Mhm. Und es wird natürlich von unserer Regierung unterdrückt, dass dieses Wissen weiterverbreitet wird, weil unsere Regierung wird ja von den Reptoiden kontrolliert, ja, von Reptoiden. Ne? Man sieht es ja auch auf unserem Ausweis, wenn man sich den deutschen Ausweis anguckt, da diesen Personalausweis, da ist ja das Zeichen vom Teufel drauf auf der Rückseite. Ne? Und wenn man es umdreht, ist es eine Vagina. Und der deutsche Staat zwingt uns, diesen Ausweis ständig bei sich zu führen. Ah. Oh, jetzt fängt es an zu blitzen. Ach, wir haben ja, ich kriege gerade so Druck auf Thema, den Ohren. Gerade bei dem Thema. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass selbst in meinem Freundeskreis so teilweise... geht das? Es wird gleich krachen. Ja, es wird gleich krachen. Hier am 27. Stockwerk. Wir sind live dabei. Das ist kein faradäischer Käfig. Nein. Auf jeden Fall, dass ein Freund gemeint hat, er ist auch froh, dass er auszieht aus seiner Bude, weil sie jetzt ein Handymast aufs Dach gesetzt haben. Da habe ich gemeint, was ist das jetzt das Problem? Da hat gemeint, ja, das wäre ja noch gar nicht erforscht. Erforscht? Ja, ob das jetzt schädlich ist, so ein Handymast auf dem Dach. Und da habe ich mir gedacht, uiuiui. Dann habe ich gemeint, da ziehe halt so einen Aluhelm auf, weil ich mache mal das Fenster zu. Nee, ich finde das gut. Ja? Ja, weil es gibt so komischen Druck auf den Ohren, als wenn man hier jetzt beim Landeanflug auf irgendeinen Flughafen, wo es jetzt gerade verbindet. Ich denke mal, das liegt am Thema. Ja, das sind wir. Also lass uns das noch ein bisschen anstochern, lass uns noch böser sein gegen diese Kack-Verschwörungsnazis. Ja, wir werden erschlagen werden hier vom Blitz. Ich habe jetzt ein anderes Problem. Mein Bier ist alle. Ich muss okay, mach du Musik? Ja. Ich mach Musik. Du willst mir erziehen? Das ist echt mutig von dir. Ich sag's nur so, ich find's gut, hoffentlich gefällt's dir hier. Weißt du, ständig verschwinden hier Leute, spurlos. Wenn ich mal klarkomme, ja, ein paar Leute, denk ich, sind von der Herde auf die Sorte. Also, pass bloß auf, dass du nicht drauf gehst, dass du überlebst. Pass bloß gut auf dich auf. Pass bloß auf, pass bloß auf, hier bist du nicht alt. Die Kühe sind nur Tarnung, genauso wie der Wald. Pass bloß auf, Kaster, mach man dich kalt. Weiß ich, sieht's das Pult aus, doch der Schein trügt. Aus dem Land wird hart geschlafen, wer sich nicht fühlt. Ich sag's nur so, aber zum Babystrich nach Kassensteig sollte man nur gehen, wenn man Erfahrung hat mit Leid. Also pass bloß auf, dass du nicht. Pass bloß auf, hier bist du nicht alt. Die Kühe sind nur Tarnung, genauso wie der Wald. Pass bloß auf, ein Haster macht man nicht kalt. Oh yeah, hier bist du abgeknallt. Pass bloß auf, sonst wird böse Gegen dir ist Übel, macht Druck und Gewalt. Pass bloß auf, hier bist du nicht alt. Genauso wie der Wald. Pack uns auf, Hasser, so, jetzt geht's weiter hier. Pogo Radio im Bermuda-Funk. Genau. Ja, Dietmar sitzt neben mir, ein Programmierer des Herzens, der die Pogo Radio App bald fertig programmiert hat. Aber ist ja nie alles fertig, ne? Ist ja immer alles in Arbeit. Nee, es ist immer Work in Progress. Ja. Gerade bei Apps, wo man jederzeit publizieren kann. Ach, übrigens, das war noch einer dieser Gründe, die gegen so ein Apple-Ding, weil man muss das dann durch Gatekeeper, also die begutachten das redaktionell. Was auch seine Vorteile hat, weil du könntest irgendwie so eine App einbauen, wo das wo die Daten von dem Handy dann irgendwie zu dir gezogen werden, ne? Irgendwelche. Ja, das kann ich noch ein bisschen genauer dann ausformulieren. Ja. Aber ich habe das ja schon installiert und da steht dann wirklich nur dran, diese App greift nur auf ihr Netzwerk zu. Mhm. Ne? Also nicht auf mein Netzwerk, sondern auf meine, auf meine Daten. Aber das Schlimmere als diese Gatekeeper bei auf mein Apple, Internet, finde ich, können sie von mir aus machen, weil es ja sowieso deren Plattform. Die haben es erfunden, das gehört denen, ist wie Facebook. Ja, kann jeder machen, was er will. Es gehört, ne? Nicht uns, sondern es gehört denen. Pff, scheiß drauf. Also gehört es denen. Nur, dass es 2 Wochen dauert. Kinders, das könnt ihr nicht machen. Ich kann quasi 3-mal am Tag ein Update hochstellen, wenn ich Lust habe. Oder nicht. Ja. Also bei Android geht das. Ja. Hat keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Ja, und was halt jede Menge Nachteil. Was halt auch cool ist bei der App, ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel des Schreibens nicht mächtig bin, weil ich halt irgendwie zu viel Alkohol im Spiel ist, kann ich dann einfach was reinreden hier. Ja, Android kann sowas. Das kann es ganz gut. Wenn es auf der Straße macht, ist es nicht so gut. Aber jetzt steht aber was Falsches. Einen iPhone was reinreden hier. Naja. Ein iPhone einrichten steht hier. Ja, komisch. Okay, ja, der hört, was er hören will. Ja. Wenn wir beide reden, ist das vielleicht ein Problem. Wahrscheinlich, aber ich tippe einfach mal trotzdem. Ja, also man kann dann hier alles zuspammen ohne Ende. Ja. Und es ist ja auch. Spam. Warte mal. Ich kann hier alles zuspammen ohne Ende und euch geht es überhaupt nichts an. So, Fump. Drücken. Steht da, ne? Geschrieben. Mhm. Im Internet. Ja, meins hatte genau das gleiche gehört, aber das liegt dran, weil das hier dann auf Lautsprecher ist. Ansonsten würde der das etwas besser. Oh, Ende Leder. Egal. Ja, und damit kann ich ohne Ende Leder. Ja, geil. Ich wusste nichts von deinen Ufern. Mhm. Wer war denn das jetzt? Ah, okay. Ja, nee. Keine Ahnung. Die ist tot. Auf jeden Fall ist man dann viel schneller als die Leute, die tippen. Nee, eigentlich ist die Spracheingabe ganz gut, wenn es einigermaßen ruhig um einen ist und man der Einzige ist, der spricht, beziehungsweise das nicht gerade über die, eine PA da laut rausgebrüllt wird. Weil ich habe es getestet, hier mit dir zusammen, Conchita Wurst. Ja. Das konnte der. Ja. Er hat es verstanden. Ja. Er weiß es. Google versteht mich. Ein Test. Machen wir mal hier. Ich halte die Klappe. Halt die Klappe. Achtung. Warte mal, hier, nochmal. Jetzt hier. Conchita Wurst. Hat er geschrieben. Trotz deines schwäbischen Akzents. Trotz meines Niedrigs, ja. Okay, ja, der kann sogar schon mit Regionalvarianten umgehen. Ja. Ja. Hm. Die NSA wird uns lieben. Ach, Kinders. Ja. Deswegen ist der Chat eigentlich auch ganz gut. wenn ihr euch für Krawalle verabreden wollt, ja, genau. Nehmt den Chat. Genau. Ja, bitte. Weil ihr spart dem Steuerzahler Geld. Weil normalerweise muss die Polizei für sehr viel teuer Geld eure SMS abfangen. Das muss gelesen werden. Das muss ausgewertet werden. Die Standorte, das muss zusammengeführt werden. Hey Mann, dann nimm doch einfach den Chat. Dann können die mitlesen. Punkt. Weil der ist nicht verschlüsselt. Ich kann mich immer dran erinnern, das war Anfang der, es war Ende der 90er. Wann war das? Ja, Ende der 90er. Das war eine Demo, die ich angemeldet habe. Und da haben die Bullen mitgekriegt, also der Staatsschutz, dass diese Demo im Internet, in diesem neuen Internet damals noch, verbreitet worden ist. Und die haben das so einen Schiss gehabt, dass da 10 Millionen Leute kommen, weil im Internet ist ja weltweit. Und da haben die wirklich Angst gehabt und haben mich davor geladen und wollten mit mir ein ernstes Wörtchen drüber reden, ob ich mir der Sache überhaupt sicher bin, was ich da machen will, weil das war ja was Neues. Aha. Und da habe ich denen gesagt... Aber jetzt muss ich mal sagen, ich bin jetzt wirklich beeindruckt. Warum? Weil an der Stelle waren sie ihre Zeit weit, weit, weit voraus. Weil das hatte so überhaupt nicht funktioniert. Aber dann später, 10 Jahre später. Das war noch also vor den Facebook-Partys. Ja, 2009 fing das an mit diesen Facebook-Partys. Ja, ja. Dann wurde das tatsächlich Wahrheit. Das gab es vorher gar nicht. Und die haben das 99 geahnt. Die waren 10 Jahre ihrer Zeit voraus. Ja, das war zu der gleichen Zeitpunkt, als sie ihre Hölle CD-Laufwerke ausbauen mussten, als diese Info-CD von der, wo die Telefonnummern drauf standen. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja. Gab es eine CD, die wurde in Mannheim produziert. Ja. In China wurde die geschrieben. Ja, von Chinesen abgetippt. Von Chinesen abgetippt, das komplette Telefonbuch für Deutschland. Ja. CD-Info hieß das Ding. Und da haben die Bullen gesagt, hey geil, da kann man eine Telefonnummer eingeben, das sehen wir, wer der Anschluss gehört. Und dann hat dann irgendwie Gericht gemeint, nee, dürft ihr nicht machen. Dann mussten sie alle aus ihren Dienstcomputern ihre CD-Laufwerke ausbauen, damit sie diese CD nicht benutzen. Für Stalking. Ja, die lassen sich ja nichts verbieten. Die haben wahrscheinlich dann daheim an ihrem PC dann diese CD eingelesen und haben es dann von zu Hause. Ja, was die NSA innerhalb der USA nicht kann. Aber so war das outsource damals. Outsource sie zum GCHQ, die dann die Daten zurückliefern. Das heißt, es ist zu keinem Zeitpunkt irgendein Gesetz verletzt worden. Ja, und der BND macht es genauso. Ja, der will jetzt auch alle Facebook-Comments lesen, alle Zeigefinger hoch. Ja, das kommt noch dazu, aber die wollen das ja letztlich nur legalisieren, was sie wahrscheinlich sowieso machen. Also wenn es möglich ist, wird es gemacht. Ja. Wie zum Beispiel Pogo-Radio. Ja? Wenn ich auf die Seite gehe, da ist ein Stream. Ja. Dann kann ich klicken auf Chat, dann bin ich bei Punkrockers Radio. Bei Punkrockers Radio ist der Chat. Ich gucke, was ist das für ein Chat? Oh, der ist auch noch unverschlüsselt. Ich kann mich anmelden irgendwie. Ich brauche keinen Account. API gibt es, die ich in meine App einbinden kann. Dann gibt es Meta-Informationen, ein Bild zu dem gerade laufenden Song. Es gibt den Band-Namen und den Songtitel. Wird auch noch mitgeliefert auf diese Seite. Dann gucke ich mal kurz nach, wie wird denn das geliefert. Oh, das wird alle 3 oder 8 Sekunden geliefert. Dann denke ich, okay, das baue ich halt auch in meine App ein und schwupps ist die App da und hat genau diese Features, als wärst du auf der Webseite. Mhm. Kannst jederzeit mitchatten und immer irgendwie alles sehen. Ja, genau. Einfach, weil es geht. Weil es geht, weil man es kann. Denkt ihr, irgendjemand von diesen staatlichen Diensten oder Geheimdiensten würde das nicht machen? Natürlich. Wenn sie die Zeit hätten, würden sie es auch machen. Wenn die Infrastruktur installieren, dann werden die auch schon dafür sorgen, dass sie alles mitlesen können. Hast du mitgekriegt mit dem Cyber... Abwärtssendung. Jo. Ja, das war... Ja, Cyber-Abwärtssendung. Ja, da ging es nur um persönliche Sachen. Das war eigentlich, der wollte seinen Job sichern. Ja. Weil der wollte sich als Macher darstellen. Es geht darum, dass man in der Demokratie eigentlich ständig dafür sorgen muss, dass man ein cooler Typ ist, weswegen man irgendwie seinen Job behalten muss, damit man im Parlament sitzt. Weil da hat man jede Menge Freibeträge und Zusatzsubventionen neben diesen albernen Diäten. Ist eigentlich noch der ehemalige Bundespräsident, diese Schmalztolle. Der Wolf? Nee, der Schmalztolle Mensch. Was war denn der? Nee, der war kein Bundespräsident. Der von und zu, Graf. Ach, der Verteidigungs. Genau. Scheiße. Ja, wie nochmal? Ach, der hat auch ausgesagt. Der war doch dann der ist doch jetzt Internetminister für die EU. Ja, EU. Ich weiß nicht, ob das da wirklich wahr ist. Ich glaube, das ist einer der wenigen, die eventuell das nicht so richtig geschafft haben. Aber der ist Großgrundbesitzer. Der braucht sich wirklich keine Sorgen machen auf die nächsten 3 Generationen, wenn die nicht erschossen werden. Der muss nur warten, bis der Papa stirbt und dann hat er die Kohle im Sack. Aber ja, und seine Kinder sowieso. Also keiner von denen muss wirklich arbeiten. Ja. Ich weiß nicht, warum die überhaupt irgendwas machen. Warum machen die was? Ja, ich meine, wenn ich das hätte. Weil sie es können. Ja, es macht Spaß, mit Leuten rumzuspielen. Ja, genau. Um mal zu gucken, was kann ich hier auf meinem Risiko- oder Game of Thrones Spielebrett alles mit Leuten machen. Ja. So, wir hören jetzt noch ein lustiges Lied. Nämlich von The Jim Tablowski Experience aus Dortmund. Pista Pants. Ja, läuft. Ja, wie der Daniel AZ, der der hat jetzt geschrieben, nächsten Sonntag live in AZ Köln spielt Jim Tablowski Experience. Ja, sehr gut, aufmerksamer Hörer. Ja. Gewinner und aufmerksam Wahnsinn, dazu. Ja. Ich meine, der Chris auch noch irgendwie. Eigentlich voll die Strebersau, ne? Der hockt wahrscheinlich, da war wahrscheinlich so ein Schüler, der immer in der ersten Reihe saß und immer geschnipst hat. In der ersten Klasse immer, wenn man alles gut und richtig geschrieben hat, dann hat man immer so ein Stempelchen gekriegt. Genau. Also ich hatte einen Hahn bekommen, man konnte aber auch irgendwas anderes. Sowas gab es zu meiner Zeit nicht. Du kriegst ein Stempelchen. Nee, habe ich nicht. Klasse Typ. Gab's nicht. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen. Sowas. Oh, wir vertreiben hier gerade Hörer, die hauen alle ab. Ich würde mal eins sagen, wir hören jetzt auf. Wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Okay. Dann können wir nämlich, guck mal, 19 Hörer. Oh, wir haben reduziert. Ja, wir haben super reduziert. Ich habe ja mal gesagt, wenn's unter 20 ist, ne, dann lasse ich das. Die Hörer vernichten. Ja. Oh, shit. Ja. Prost. Ja. Skull. Ja, Apps sind der Tod. So, Dietmar, wie sieht's aus? Rüdi. Wir müssen mal so eine richtige Nerd-Show machen, also wo wir uns nur über Computer und Computersysteme oder was ich, über das ganze Internet unterhalten. Ja. Weil ich habe unfassbares Halbwissen über alles. Und ich kann ständig über alles reden und ich werde nicht, ich glaube die von Freakshow, ehemalige Mobile Max, die werden durchdrehen, die werden die Hände über den Kopf schlagen, zusammenschlagen und die werden mich niemals kennenlernen wollen. Ja. Genau, die hassen sowieso alles, was nicht mehr. Obwohl, die hassen ihre iOS. So, ja, wir machen Schluss. Leute, ich muss pissen ohne Ende. Vielen Dank. Und wir haben jetzt nur noch 5 Minuten. Das war hier wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger und vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, zugehört haben. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch immer so, ne? Mhm. So ein Ding. Ja, klug. Man wundert sich, dass überhaupt jemand zuhört, mhm, ne? Weil wer hört heutzutage noch zu? Ja. Ja, selbst ich kann, also ich, meine Freundin. Was hast du gesagt? Ich habe gerade zugehört. Singen. Ich höre nicht zu. Ja. Nie. Ja. Ich bin immer in mir selbst gefangen. Ja. Ja, so App-Typen halt. Ja. So, wir hören noch was von Montezumas Rache. Oh, dass sich das auch mal gelohnt hat, dass du das hier digitalisieren lassen hast. Hast du das vorher gehört? Was können wir da, was könntest du da anbieten? Menschenschinder, oh, Modern World, ich weiß, Liquid Pretzel. Liquid Pretzel, das ist aber instrumental, ne? Ja. Oder Split in His Brain. Ja, Split Psychos in His Brain, dann. Da renten wir über unseren ehemaligen Sänger ab. Mach das. Ja. Falls er zuhört, er wird wieder sauer sein. Es tut mir leid, wir haben dich beleidigt, wir haben dich richtig in den Dreck getreten. Sorry, aber so ist es halt im Leben. Ja, und viele Grüße an Daniel AZ. Er wird auf jeden Fall, muss er auf jeden Fall mal ein paar Plastiktüten mitbringen, dass er die ganzen CDs hier einpacken kann, wenn ich mich mit ihm treffe. Am 30. am besten. Nee, ja, er kann entweder. Ja, oder, ich bring's vorbei, ne? Vielleicht bin ich dann auch im Sonntag dann im AZ in Köln bei wie ist die Band nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Die andere Band hat. Ja, Jim Tablowski Experience. Drück drauf, wir sind drüber. Ja, tschüss.